Kind Gottes, die so große Liebe, da Jesus sich mit seinem Blute dir verschrieben, womit er dich zum Siege wider Satans Heer und wider Welt und Sünde geworben hat. Gib nicht in deiner Seele dem Satan und den Lastern statt. Lass nicht dein Herz den Himmel Gottes auf der Erden.